nicht sagen, denn das ist ja klar. Sie haben wirklich Stil, sie sind wunderbar. Die anderen Jungs sind ganz begabt durchaus, doch neben ihnen sehen sie schrecklich aus. Ja, man sagt, wahre Schönheit steckt in einem drin. Doch was hat sie da drin nur für einen Sinn? Deshalb pflege ich mich mit dieser schönen Creme. Dann kann man sie auch äußerlich sehen. Muss man ihn lassen, das ist ein gut aussehender Typ. Ohne sie fehlt der Esprit. Wir brauchen sie am Basten. Sie sind fabelhaft. Ich bin fabelhaft. Ja, fabelhaft. Ich bin fabelhaft. Lassen Sie uns nicht im Stich. Wir wissen, Sie sind... Ja, ich weiß, ich bin... Von uns sieht wie ein anderer aus. Deshalb finde deinen Stil und mach etwas draus. Ich weiß genau, was mir gut steht. Und das gibt mir Individualität. Sehr schön, doch die Frage, die wirklich brennt: Was sagen Sie nun, wie sieht's aus mit der Band? Na gut, falls ich noch in diesen Mantel passe. Mann, der spielt in der Band wie der Bass. Barbie, unser Megastar. Frisuren, King und Modestar. Ein Fabelhaft. Ich bin Fabelhaft. Was bin ich, Leute?